Es ist schon ein bisschen Dating. Du kannst halt Leute wie Basti, der steht auf Horrorfilme, der kann jetzt andere Leute zum Horrorfilm gucken, finden und dann DVD-Abende machen. Na, ich habe ein bisschen Angst, nicht, dass das dann irgendwelche so Mumientypen sind, die dann irgendwie auftauchen, wenn wir über den Tisch stehen. Also wenn Basti bei mir auf der Couch sitzt, brauche ich keinen Horrorfilm mehr. Bis nächste Woche. Macht's gut, tschüss. Tschüss, Nachti, schlaf schön. Mio. Von Krug, Erfurt, 96.2. FRN Naumburg 99.6. Latte Mio. Die süßesten Boys in der süßesten Show dieser süßen Stadt. Latte Mio. Latte Mio. Schöne schwule Welt am Freitagabend. Latte Mio gibt es wieder nächste Woche ab 20 Uhr. Latte Mio. Let's auf Latte Mio. First Radio frei. Wochentags von 7 bis 13 und 21 bis 1 Uhr. Am Sonntag den ganzen Tag. Die politische Sendung für Erfurt und Umgebung. Ja, herzlich willkommen bei Reibungspunkt. Ja, herzlich willkommen bei Reibungspunkt. Zu einem ungewohnten Sendeplatz und nach über vierwöchiger Pause mal wieder live on air. Diesmal Freitagsabend. Ja, weil sie uns den Donnerstag geklaut haben. Wir haben 21 Uhr, ein paar zerquetschte Minuten. Und wir bereiten euch gleich schon mal darauf vor, dass dies eine der wenigen Freitagssendungen sein wird, die wir haben werden. Weil unser Sendeplatz gerade ist ja eingenommen von einer DT64-Sondersendereihe in Zusammenarbeit mit Radio Lotte. Und das geht, glaube ich, bloß noch 3 Wochen. Das könnt ihr mal auf der radiofreien Homepage nachlesen, wie lange das noch geht. Und danach wechseln wir wieder auf unseren Donnerstagssendeplatz, so wie üblich, abwechselnd mit Chili Gays. Und ja, das passt mir eigentlich auch besser als Freitagabend hier zu sein. Was man da dazu noch sagen kann, man kann auch auf reibungspunkt.blogspot.de in Zukunft Informationen einholen, wir haben genau Blog. Die Sendungen laufen. Wenn wir dazu kommen, den zu aktualisieren. Ja, okay, jetzt viel Spaß. Erstmal nochmal mit Juri Gagarin. Ja, es ist Ikra. Bedroom or Dance Floor? Bulgarien wäre es Ikra, Bedroom or Dance Floor. Ja, wie gesagt, wir waren ja länger nicht on air und da hat sich ja auch einiges aufgesammelt, worüber man berichten könnte. Und deswegen wird es so ein, sowohl zeitlich als auch räumlich gesehen, so ein kleiner, eine weitaus spannende Sendung werden. Und wir werden reden über Kiel. Als erstes werden wir über Dresden reden. Als erstes werden wir über Dresden reden. Genau, das ist ja auch so noch eine Ecke vorher gewesen. Dresden heißt vor allem wahrscheinlich der 13. Februar. Ja, dann Kiel irgendwann. Kiel. Über Kiel werden wir einiges berichten, ja. Von einem Projekt, das Alte Malerei heißt. Genau. Und außerdem haben wir noch Gäste im Studio. Die waren in Erfurt zu Besuch. Die sind von der außerplanetarischen Opposition. Und werden uns davon berichten, was sie die Tage in Erfurt. Die außerplanetarische Opposition. Angestellt, passt nicht ganz. Mit was sie sich beschäftigt haben und wie sie es hier in Erfurt gefunden haben, was sie so gemacht haben. Okay. Ich bin selbst gespannt, muss ich sagen. Ja. Auf die außerplanetarische Opposition. Ich habe sie schon kennengelernt und die sind sehr nett. Ich noch nicht, aber ja, das wird euch auch noch innerhalb der nächsten, 55 Minuten erwarten. Ja, und ganz zum Schluss gibt es dann noch die Veranstaltungshinweise. Genau. Und wir machen erstmal weiter mit Ella Bandita und New Year's Eve. Wir sind zurück. Das war Ella Bandita mit New Year's Eve und unser erster Themenschwerpunkt des heutigen Abends ist Dresden. Dresden. Was sagt uns Dresden? Was fällt uns ein, wenn wir an Dresden denken? Alliierter Bombenholocaust. Ja, ich hau dich gleich um. Geschichtsrevisionist. Ja, in der Tat, genau. Geschichtsrevisionismus ist ein gutes Stichwort und um den 13. Februar drumherum sammeln sich ja in Dresden immer allerlei Gestalten und ja, das ist ja recht interessant zu beobachten. Dresden ist 1945 in der Nacht von 13. auf den 14. von alliierten Bombern heimgesucht worden, in Anführungsstrichen. Und damals sind ca. 25.000 Menschen getötet worden. Und Dresden ist so ein bisschen schon zu DDR-Zeiten und auch danach so ein bisschen so ein Symbol geworden dafür, dass Deutsche sich als Opfer sehen. Und dann ganz relativ zentrales Symbol war ja da die Frauenkirche, die dann ja auch wieder aufgebaut wurde, durchaus in dem großen nationalen symbolischen Akt irgendwie. Da wurde ja auch bundesweit für gesammelt und ich kann mich noch erinnern, es gab so kleine Uhren, wo so kleine Stückchen der Frauenkirche drin waren, also so von den Steinen der Frauenkirche, und die wurden relativ teuer verkauft und damit wurde die Frauenkirche auch mit, oder das Geld wurde benutzt, um die Frauenkirche mit aufzubauen. Das war schon so ein großes Symbol. Und wenn man sich diese Tage oder überhaupt die letzten Jahre in Dresden angeschaut hat, so um den 13. drumherum, dann ist ja immer so aufgefallen, dass es halt, naja, zum einen innerhalb der letzten Jahre einen von Europas größten Neonazi-Aufmärschen gab. Ich glaube so innerhalb der letzten Jahre mit so 6.000, 5.000 Nazis bundesweit, international, und die durchaus auch so durch die Stadt marschiert sind. Und dagegen gab es dann immer so, naja, Antifa-Proteste, durchaus auch, glaube ich, so ein bürgerliches Spektrum hat sich da, glaube ich, auch entwickelt, was dagegen was gemacht hat. Gegen die Nazis. Ja, genau. Und also gegen die Nazis, also nicht gegen das Gedenken, sondern ja, genau. Gegen die Nazis. Also ich denke, das muss man auch nochmal erwähnen, dass es da halt zwei verschiedene Aspekte dazu gibt. Das eine ist halt die bürgerlichen, die dann um ihre armen deutschen Opfer trauern, und dann halt Nazis, die das Ganze dann nochmal auf die Spitze treiben mit ihrer Formulierung des Bombenholocaustes. Obwohl es ja irgendwie so inzwischen, also ich meine, ich finde das ja irgendwie schon gut, sich von Nazis zu distanzieren und da was dagegen zu machen, aber das fällt ja inzwischen irgendwie auch allen Beteiligten, glaube ich, relativ einfach. Also dieses Jahr die Dresdner Oberbürgermeisterin hat sich auf dem Heidefriedhof auch davon distanziert, irgendwie, dass sie es unerträglich finden würde, mit Nazis zusammen dort zu trauern und oder dass sie dort auch dort wären. Und letztendlich kann ich es auch sagen, das ist halt ganz einfach auch, ja, bloß Konsequenz von den Nazis, ist dorthin zu gehen, an Stelen zu gedenken, wo der Opfer, wo sozusagen halt verschiedene Städte aufgelistet sind an den Stelen. Unter anderem halt Coventry, was eine der ersten Städte war, die unter den deutschen Luftangriffen und sehr stark zu leiden hatten. Und in diese Reihe der Opferstädte reiht sich Dresden halt selbst auch ein. So, also irgendwie, das passt ja schon. Um das vielleicht nochmal zu beschreiben, der Heidefriedhof beinhaltet eine Gedenkstätte, die ist von den Nazis damals schon angefangen worden zu bauen. Die war eigentlich dafür da, um den Opfern im Ersten Weltkrieg zu gedenken, und ist in einem Rondell aufgebaut, und ich glaube, das sind 14 verschiedene Säulen, die da stehen, oder Stelen, oder wie du gerade gemeint hast. Und auf der einen Seite sind Konzentrationslager, Vernichtungslager. Auf der anderen Seite sind bombardierte Städte, eigentlich alle, die nicht in Deutschland waren, bis auf Dresden, das dann seinen eigenen Ort dann auch noch mitbekommen hat und sie damit eigentlich schon eine faktische Gleichstellung haben zwischen den Städten und dann gegenüberliegend auch noch den Konzentrationslagern. Und was man da dazu auch sagen kann, dass es immer noch ein gemeinsames Gedenken gibt, auch wenn es nach der Reihe ist oder dass sie nicht zusammen vielleicht hingehen. Ich weiß gar nicht, wie das heuer war, aber da gedenken halt mehrere, da gedenken Nazis und auch Bürgerliche an dem Ort. Also ich glaube, das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, es ist halt einfach ein öffentlicher Platz. Also können die da ja selbstverständlich auch hingehen und ihre Grenze abwerfen oder hinlegen. Ja, ob das selbstverständlich sein sollte, dass da auch Nazis hingehen und das ablegen, ist wieder ein anderer Punkt. Aber ich finde, die gehören da durchaus hin. Also also damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass sie auf den Friedhof da gehören, aber die Nazis auf den Friedhof. Aber ja, also es ist auf jeden Fall schon so eine interessante Mischung, die sich da aus einem bürgerlichen Spektrum, wie das bürgerliche Spektrum da verhält und wie, naja, halt irgendwie versucht wird, gegen diesen Nazi-Aufmarsch, einen der größten, wie gesagt, in Europa, wieder mobil zu machen. Und dieses Mal war das Ganze ja unglaublich groß angelegt, habe ich den Eindruck. Das war sehr groß angelegt, ja. Also es sind ganz viele Gruppierungen dazugekommen, die einfach da jetzt aufgerufen haben, in Dresden sich an Protesten oder an gewissen Dingen, sagen wir einfach mal, zu beteiligen. Da kann man dann vielleicht gar nicht noch darauf zu sprechen. Und irgendwie scheint schon fast, als wäre Antifaschismus mittlerweile ein kleines Hobby von allen Deutschen so. Genau. Also es gibt, mir sind da zwei verschiedene, oder drei, eigentlich sind mir drei Dinge aufgefallen, die da dazu gelaufen sind. Das eine war am Vorabend, am 12. eine Demonstration, die sich auch kritisch mit der Gesellschaft jetzt und der Aufarbeitung auseinandersetzt, auch mit dem bürgerlichen Gedenken. Dann die Blockaden am 13. und auch die Menschenkette, um sozusagen die Stadt vor den Nazis zu schützen. Aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Mit der Menschenkette meinst du jetzt die Veranstaltung der der Oberbürgermeisterin? Oder also sagen die von der Synagoge bis zum Altmarkt, glaube ich, und dann wieder zurückging, sozusagen, wo die Leute drei Reihe standen, was irgendwie auch so, glaube ich, ein sehr gutes medienwirksames Bild war. Ich würde sagen, wir spielen erstmal nochmal Musik ein. Das können wir gerne okay machen. Findest. Ja, und danach werden wir, glaube ich, noch ein bisschen weiterreden. Ja, dann können wir die drei Punkte nochmal kurz auffassen. Alles klar, okay, dann gut, bis gleich. Now listen to the voice of the Commander-in-Chief of Bomber Command, Air Chief Marshal Sir Arthur Harris. Hello, Lubeck, Rostov, those are only just the beginning. Let the Nazis take good note of the Western horizon. There they will see a cloud as yet no bigger than a man's hand. But behind that cloud lies the whole massive power of the United States of America. Das war Egotronic mit nichts gewusst und Egotronic hat auch am 12. abends gespielt. Am 12. war, was ich weiß, auch eine Demo. Ich war da nicht, aber du warst da in Dresden. Ich war da gerüchteweise da, genau. Ja, und die 12. Demo war ja so ein bisschen so der Kontrapunkt zu den ganzen rein Anti-Nazi-Veranstaltungen, die am 13. gelaufen sind. Und da haben, glaube ich, schon recht viele Leute auch später, die an der 12. Demo teilgenommen haben, auch an den Anti-Nazi-Protesten teilgenommen. Aber es ging halt schon so einfach um eine erweiterte Kritik. Also es geht halt schon darum, irgendwie ganz einfach eine linke, linksradikale Position da eigentlich auch nochmal von den ganzen anderen Sachen abzugrenzen. So zu zeigen, es ist halt nicht nur irgendwie hier, weil Nazis doof sind, sondern es geht halt irgendwie auch gegen andere Sachen. Es geht halt auch gegen dieses Dresdner Gedenken, gegen diesen Opferstilisierung. Und ja, da gab es ja durchaus auch einige nettere Redebeiträge. Also die Frankfurter Antifa, die Antifa F hat einen recht spannenden Redebeitrag gehalten, wo auch nochmal darauf eingegangen wurde, dass wer sich sozusagen heutzutage mit Dresden beschäftigt, sich natürlich irgendwie mit der deutschen Geschichtspolitik beschäftigen muss. Und da kamen so einige so Standard-Statements, die man halt der letzten Jahre so gehört hat, von wegen, dass halt inzwischen halt Deutschland halt Krieg führt und sozusagen halt sich mit der Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Ein Krieg wird jetzt geführt mit der Begründung halt, man muss halt so eventuell neue Auschwitz zu verhindern und sondern diese ganze Geschichte um ein neues deutsches Selbstbewusstsein wurde nochmal kritisch aufgegriffen. Aber es wurde jetzt auch so szeneintern so ein bisschen auf so ein paar Missstände oder so ein paar Sachen, die es mal zu diskutieren gelte, hingewiesen. Also es wurde dann halt irgendwie darauf hingewiesen, dass halt so Sprüche auf der Demo, die in die Richtung gingen, USA, hilf uns doch, Deutschland gibt es immer noch, irgendwie zwar schon vielleicht ganz nett und gut zu rufen sind, aber letztendlich halt ist es auch die Sache, dass die USA nicht diejenigen sein werden, die die Herrschaft des Kapitals halt irgendwie beseitigen und die dafür sorgen werden, dass es Deutschland auf der Landkarte nicht mehr gibt, sondern dass es ganz einfach auch ein normal kapitalistisch verfasster Staat ist, der mit Deutschland halt ganz einfach einen Interessenausgleich hat und da einfach in politischen Verhältnissen steht und dass deswegen auch das Tragen von Nationalfahnen an dem Tag zwar durchaus irgendwie ganz gut als Provokation dienen kann gegenüber den Dresdnerinnen und Dresden vielleicht, aber für eine kommunistische Kritik irgendwie trotzdem eigentlich irgendwie sozusagen nicht so fruchtbar ist. Okay, also sehr viel Kritik vielleicht von an Seiten der Gesellschaft und des Protestes, aber auch so ein gewisses Stück weit einfach eigene Reflexionen und Nachdenken, Szene intern, was ja, so wie es sich für mich gerade angehört hat, total sympathisch ist, einfach mal Sachen zu durchdenken und zu hinterfragen. Ja, genau so in der Art und Weise. Und also es war ganz einfach so, ich fand es für mich persönlich auch ganz gut, dass es halt eine andere Demo gab als die rein am 13., diese rein Blockadeaktion. Also weil, naja, die Sachen am 13. wären für mich halt irgendwie so nicht wirklich in Frage gekommen. Also ich habe da glaube ich schon so ein bisschen Berührungsängste mit so so großen bürgerlichen Veranstaltungen, wo sich ganz viele Leute, mit denen ich in meinem politischen Alltag eigentlich nichts zu tun haben will, zusammentun, um dann halt gegen die bösen Nazis zu sein. Also dabei geht es gar nicht um die Frage, ob die Nazis scheiße sind oder nicht. Also das sind sie natürlich so. Und klar geht von denen auch ein ganz gehöriges Bedrohungspotenzial ganz oft aus. Und es gibt auch durchaus Städte, wo ich auf gar keinen Fall leben will, weil da ganz einfach Nazis halt schon so was wie eine Hegemonie haben. Aber das ist halt irgendwie bloß so ein kleiner Teil und auf diesen Anti-Nazi-Konsens können sich einfach so viele einigen. Und ja, da wäre es mir, glaube ich, in manchen Situationen irgendwie sehr, sehr unwohl zumute gewesen, mich da einfach so einzureihen und neben Bodo Ramelow in der Sitzblockade zu sitzen. Also auch wenn er wahrscheinlich politisch viel bemerken kann und auch wenn den die Polizei wahrscheinlich nicht einfach so wegträgt oder sonst was macht. Doch, ich habe Videoaufnahmen gesehen, da haben sie noch dagegen geschoppt. Ah, das ist ja... ja, also bei mir war es andersrum. Ich war nicht am 12. in Dresden, ich war dann am 13. in Dresden und ich hatte da sehr starke Bedenken. Ich habe immer noch Bedenken, wie das Ganze gelaufen ist. Das Einzige unterm Strich, was man sagen muss, was man wirklich freuen kann, ist, dass die Nazis halt nicht laufen konnten. Die Nazis waren in Dresden, die Nazis sind auch in Dresden. Also die kommen nicht nur zu dem Dresden-Gedenken nach Dresden, auch wenn da ganz viele von außerhalb auch kommen. Also ich meine, Dresden hat genauso Nazis wie Erfurt. Und sowas wegzureden ist einfach lächerlich. Ja, dann die Blockaden an sich, muss man schon sagen, dass es sehr viele Leute waren, die sich da eingefunden haben und dass die Polizei auf jeden Fall versucht hat, die Blockaden auch aufzulösen. Also sind mir teilweise sehr, also ich selber habe nichts mitbekommen, wir sind teilweise sehr massiv auf Leute losgestürmt, haben wir Leute verprügelt und das ist auch sowas, was für mich teilweise ein bisschen schwierig macht, weil halt ganz viele Bürgerliche da auch dabei sind zu den Blockaden. Also wir sind mit einem Weimarer Bürgermeister gefahren, die dann auch Absprachen mit den Bullen halten und ich muss sagen, die Nazis sind total bescheuert, aber ich habe ganz viel, man bekommt auch ganz viel mit über diese Gesellschaft, was hier eigentlich abläuft und ich muss sagen, ich bin öfter von Bullen bedroht worden mit Waffen, mit Schlägen wie von Nazis und ich finde es einfach schwierig, mit denen zusammenzuarbeiten und mit staatlichen Institutionen, die sich halt gerade auch das Gedenken halt wieder da dazu benutzen, um gewisse Dinge halt wieder zu rechtfertigen, genauso bis hin zu dem, dass halt Menschen auch schon dass Menschen wieder umgebracht waren. Ich meine, Deutschland ist im Krieg und da sterben ständig Menschen, weil die Deutschen einen gerechten Krieg scheinbar führen. Das war schon schwierig, da dann mit den ganzen Leuten da zu sein, aber sind dann auch einfach mal in die Neustadt und haben uns da mal umgeguckt und haben dann auch gesehen, erfreulicherweise, wie halt dann auch andere Konzepte funktioniert haben. Also gewisser Mob einfach die Polizei da damit beschäftigt und ich denke, das sollte man nicht vergessen, einen gewissen Zustand schafft, dass sie eben die Blockaden nicht räumen kann, sozusagen. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist am 13. ist, dass halt so eine Menschenkette gegeben hat, die sich symbolisch irgendwie in der Altstadt einen Schutzwall gebildet hat. Was die da gesucht haben, frage ich mich jetzt noch. Also da waren keine Nazis, da sollten da gar keine hin. Das war mehr so ein moralischer Aspekt, glaube ich. Da war, glaube ich, auch Tamara Thierbach, die da einfach sozusagen den Schutzwall gegen die Nazis gebildet haben, als würde es halt sonst in Dresden keine Nazis geben. Ist für mich immer, also ziemlich verkürzt einfach, und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz, und ich finde auch nicht, dass er sehr kritikvoll mit ihrer eigenen Form des Widerstands oder auch der Geschichte, wie sie die Geschichte sehen, umgehen. Was ich zum Beispiel jetzt am 12., wenn man das so mitbekommt, dass sich halt Leute auch nochmal so intern da damit auseinandersetzen, finde ich halt wichtig. Ja. Aber es ist halt, glaube ich, schon so halt der Unterschied zwischen, also sozusagen, die Tamara Thierbach mag aus einer Ecke kommen, wo sie herkommt, aber letztendlich ist sie halt schon ganz einfach irgendwie halt auch eine deutsche Politikerin, die halt ganz einfach, glaube ich, auch schon so in den ganzen politischen Aktivitäten halt irgendwie eingebunden ist und da drin aufgeht und naja, halt ganz einfach irgendwie so teilweise ihre Zwänge durchsetzt, teilweise sie natürlich auch teilweise es schafft, aber ja, also ich glaube, man braucht ja jetzt irgendwie von solchen Leuten nicht so viel zu erwarten, irgendwie, glaube ich auch. Ja, nett ist die Frage, ob man so viel davon erwarten muss. Andererseits ist halt die Frage, ob man mit den Leuten was zusammen macht. Und ich wollte einfach nur von mir aus mal sagen, dass es halt schon schwierig ist, dann einfach zu sagen, okay, man macht jetzt mit und blockiert das Ganze. Einfach nur unter dem Aspekt, dass Nazis nicht laufen können. Das, was du vielleicht auch vorhin angesprochen hast. Aber also genau, man kann das gut verstehen, wenn da Leute nicht hinfahren, und fragt sich natürlich auch, ob das so sinnvoll ist. Ja, also so gut, die Entscheidung hatte ich für mich getroffen, habe es für mich als nicht so besonders sinnvoll erachtet gehabt. Aber letztendlich muss ich sagen, ich habe jetzt so an dem Samstag dann auch, an dem 13., auch das Freiradio von Dresden gehört, Coloradio, und die haben ja so eine Live-Berichterstattung gemacht, und ich muss sagen, ich fand das ja irgendwie trotzdem schon auch so interessant und faszinierend, die ganzen Live-Schaltungen zu den verschiedenen Leuten vor Ort und wer da im Studio alles angerufen hat und wie das Ganze ja dann irgendwie doch gelaufen ist und so eine Eigendynamik entwickelt hat, diese Blockaden. Und ja, und also sagen, auf der anderen Seite, ich finde das halt durchaus schon traurig, ist dann auch sympathisch, wenn Leute sich halt irgendwie gegen Nazis stellen, weil man halt dann weiß, naja, also besser, sie stehen halt irgendwie so prinzipiell gegen die, als wenn man so mit diesen Alltagsrassisten oder so Stammtischrassisten zu tun hat. Insofern ist mir in einem Geschäft ein Plakat, 13. Februar Dresden, Nazis blockieren, schon noch um einiges lieber, und ich glaube, ich würde auch prinzipiell eher in so einem Geschäft irgendwie meine Sachen kaufen, als wenn ich weiß, da hängen halt irgendwie so die so Leute rum, die eher so stammtischrassistische Parolen trashen. Also ich glaube, ich bin da selbst so ein bisschen nicht so ganz einheitlich, was ich mit mir selbst. Ah, da habe ich noch was mitbekommen, und da hat es ganz besonders mutige Leute in Erfurt auch gegeben, die sich zu 10 Nazi-Bus entgegengestellt haben und dann von den Bullen von der Straße runtergeprügelt worden sind. Also ich habe mir dann auch nochmal ganz schön viel Gedanken darüber gemacht und fand es total mutig, und muss sagen, also dass die halt aus der Masse rausgebrochen sind, einfach sich einen Punkt überlegt haben, wo sie die Nazis dann auch effektiv blockieren können. Und ich habe es auch von anderen Blockaden mitbekommen, dass sie halt nicht nur Masse waren, sondern dass die Leute, wenn es um Blockaden geht, dann auch versucht haben, das auch wirklich umzusetzen oder in Bahngleise halt zu blockieren oder einfach mal noch einen Schritt weiter drüber rausgehen. Genau. Okay, machen wir einfach weiter mit Musik, um dann zu G zu kommen. Genau. Yeah! Der Neptun ist ca. 4,5 Milliarden Kilometer von uns entfernt. Die Atmosphäre besteht aus Helium und Wasserstoff. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir heute zwei Personen bei uns im Studio präsentieren können. Herzlich willkommen, King und Kodos. Hallo, ja, guten Tag, sagt ihr. Seit wann seid ihr denn da? Wie seid ihr gekommen? Ja, wir sind eine Woche da und wir sind mit unserer fliegenden Untertasse gekommen. Wie war die Reise? Ja, war ziemlich turbulent, würde ich mal sagen. Okay, gut. Was habt ihr eigentlich die Woche über hier in Erfurt gemacht? Ja, wir sind ja hier als Delegation der außerplanetarischen Opposition und deswegen haben wir hier auch ganz dufte oppositionelle Politik gemacht. Wir haben protestiert. Wie habt ihr das gemacht oder was waren eure Anliegen? Also das hat angefangen am Montag. Wir sind hier in Erfurt angekommen, wollten eigentlich zum besetzten Haus auf dem ehemaligen Topfensöhne-Gelände und haben gesehen, dass da jetzt gebaut wird und sogar schon ein Geschäft nennt ihr das, fertig ist, fertiggestellt worden ist, ein Gartenmarkt. Also so ein Ding, wo irgendwie die Leute hingehen und sich Blumen nehmen können, was ja erstmal vielleicht gar nicht so schlecht wäre, aber dann ist das bei euch ja immer so mit diesem Geld geregelt. Also die Leute stellen Sachen her, die sie selber gar nicht brauchen, kriegen dafür Geld und können sich dann davon die Sachen kaufen, die sie brauchen können. Das ist für uns mal eine bisschen komische Angelegenheit, weil ihr könntet euch ja auch einfach zusammensetzen und euch einigen darüber, was hergestellt wird und das nimmt sich dann halt, wer es brauchen kann. Ihr macht das ja irgendwie so seltsam da. Also können wir eh nichts mit anfangen und dann auch noch auf diesem Gelände. Das ist schon wirklich sehr seltsam. Also das ist ja wie auf einem, also ihr habt ja diese Friedhöfe, wo ihr eure Toten hinlegt und dieses Topfensöhne-Gelände, das ist ja schon der Ort, wo das Grauen produziert worden ist und da gehen die Leute jetzt einkaufen. Das finden wir total schräg. Da sind wir dann hingegangen, haben Luftballons aufgepustet und transparent an die Decke gehangen und Flugblätter verteilt. Wie fandet ihr das dann, dass da ein besetztes Haus stand und dass da Leute sich getroffen haben, um Geschichte aufzuarbeiten oder vielleicht auch Partys gemacht haben, oder? Ja, also wir fanden das total gut. Ich meine, das hatte ja auch über den Planeten Erde hinweg eine ziemlich große Ausstrahlung. Und ich meine, das, was da auch passiert ist in der Geschichte auf dem Gelände, das ist ja, das kann man auch nicht einfach kleinreden. Und dann fanden wir das auch gut, dass es da Leute gibt, die sich aktiv damit auseinandersetzen und die das nicht einfach hinten runterfallen lassen. Okay. Was habt ihr sonst die Woche über noch gemacht? Also am Dienstag haben wir uns erstmal ausgeruht und dann haben wir gehört, dass es am Mittwoch im Stadtrat irgendwie auch um Anliegen geht, was uns angeht, nämlich da ging es um die Belange von Flüchtlingen. Und Flüchtlinge sind ja wie wir auch Leute, die von woanders, nicht ganz so weit weg wie wir, aber die von woanders nach Erfurt kommen und dann hier sich aufhalten wollen, hier leben wollen. Und wir haben mitbekommen, dass die ja in Erfurt ganz gemein behandelt werden. Da gibt es diese Residenzpflicht. Das heißt, den Flüchtlingen ist verboten, die Grenzen des Landkreises, in dem sie gemeldet sind, zu überschreiten. Wir haben ja eigentlich auch überlegt, mal bei den offiziellen Stellen hier Bescheid zu sagen, dass wir da sind. Aber wenn wir dann nicht mehr über Erfurt hinausgehen können, wenn wir mal woanders hin wollen oder da einen Antrag stellen müssen oder wie das bei euch so geht und heißt, da haben wir dann uns gleich entschieden, damit wollen wir nichts zu tun haben. Na, und dann haben wir gehört, gerade um Flüchtlinge sollte es auch am Mittwoch im Stadtrat gehen und zwar noch eine ganz andere verrückte Geschichte. Ihr habt ja diese Sache mit Arbeit und Geld. Man kann sich hier also nicht einfach nehmen, was man braucht. Und deswegen sind halt Flüchtlinge, die keine Arbeit haben, von Hilfe von diesem Staat angewiesen, den ihr. Da habt ihr sich bei euch um so Sachen kümmert. Und aber gemeinerweise kriegen ja Flüchtlinge in Erfurt nicht wie Leute, die nicht Flüchtlinge sind, einfach Geld, um ihr Leben zu bestreiten, sondern die kriegen Lebensmittelgutscheine. Zumindest einige Flüchtlinge. Und da ging es am Mittwoch im Stadtrat drum. Und da waren wir schon zum einen total froh, dass wir alles, was wir hier brauchen, in unserer fliegenden Untertasse mitgenommen haben und nicht uns darauf verlassen haben, dass wir hier was kriegen, weil wir hätten am Ende nur Lebensmittelgutscheine bekommen und da hätten wir uns ja kein Bier von kaufen können und auch nicht auf ein Konzert gehen oder so. Und ja, dass das Flüchtlingen so geht, finden wir halt total scheiße und da haben wir dagegen auch wieder protestiert. Auch wieder, naja, ist halt leicht, ne? Wir pusten halt mit unseren Heliumlungen die Luftballons auf, lassen die Transparente an die Decke steigen und ja, so haben wir das wieder gemacht. Okay. Das sind wir aber erst beim Mittwoch. Habt ihr sonst die Woche über noch was unternommen? Oder? Ja, das war dann noch am Donnerstag. Also erstmal kann man ja konstatieren, also uns ist das aufgefallen, dass es eine sehr seltsame Angelegenheit ist, dass es Blumen gibt, die man gegen Geld tauschen kann. Dann auch noch komisch, dass es für manche Leute nicht mal Geld gibt, sondern für die man sich extra noch sowas wie Gutscheine ausdenkt, nur weil die woanders herkommen. Und dann gibt es jetzt noch, obwohl es auf der Erde ganz viele Maschinen gibt, die statt den Leuten arbeiten könnten, dann gibt es einen Ort, der extra dafür da ist, dass man sich für Leute Arbeiten ausdenkt, obwohl die vielleicht was ganz anderes zu tun hätten. Ja, dieser Ort war das Arbeitsamt, ein sehr seltsamer Ort, und da gibt es so Leute, die heißen komischerweise Sachbearbeiter. Also das sind Leute, die irgendwie alle möglichen Tätigkeiten in Formularen registrieren und die auch eine ganz eigene Sprache haben, die gar ganz anders sprechen, als wir das von den Menschen in der Erde eigentlich kennen. Und dann sind das ja eigentlich Leute, die mit Menschen zusammenarbeiten, aber von dem Namen her Sachbearbeiter scheinen die ja eher Sachen zu bearbeiten. Also das war für uns irgendwie eine ganz komische Sache. Wir haben uns da auch nicht sehr wohl gefühlt. Das lag wahrscheinlich an der Architektur, die dort auch sehr, sehr seltsam war, und die Stühle waren sehr unbequem, und dann sind wir dann doch auch recht bald wieder gegangen dort. Okay, und wie habt ihr da auch protestiert? Genauso wie die Tage davor, oder wart ihr da nur zu Besuch? Wie gehabt, wir gehen halt rein, wir lassen unsere Luftballons mit den Transparenten an die Decke steigen, wir verteilen Flugblätter und dann sind wir wieder weg. Okay, und seid ihr jetzt noch kurz hier in Erfurt? Trifft man euch irgendwo vielleicht, oder? Ja, eigentlich wollten wir ja schon wieder fahren, aber wir haben gehört, dass heute Abend im Zentrum diese Nachtfalter-Party ist. Und nach all dem Blödsinn, den wir hier schon mitbekommen haben in dieser seltsamen Stadt, haben wir gedacht, da gehen wir doch mal hin, das klingt irgendwie ganz gut, das könnte doch eine schöne Angelegenheit sein. Okay, dann habe ich nur noch eine Frage an euch, und zwar ist es so, ich habe mitbekommen, dass am 17. April in Erfurt eine intergalaktische Demo stattfinden soll, die sich auch um, ich glaube, die Thematik heißt selbstverwaltete Zentren erkämpfen und hängt sehr stark mit dem alten besetzten Haus und der neuen Kampagne Hände hoch Haus her zusammen. Habt ihr das mitbekommen und werdet ihr da kommen, oder? Also das haben wir natürlich mitbekommen, das wurde ja auch intergalaktisch dafür mobilisiert, und ich denke mal, dass wir da nicht nur alleine kommen werden, sondern auch unsere Kollegen vom Mars mitbringen. Und die haben nicht nur Luftballons. Okay, da sind wir mal sehr gespannt, was die mitbringen werden, und ich freue mich jetzt schon drauf, wie ihr alle mitbekommt. Und wir möchten jetzt überleiten mit einer Musik auch von der, wie heißt die, der Zusammenschluss nochmal, das ist ja keine Organisation, der Zusammenschluss heißt nochmal wie? Außerplanetarische Opposition. Genau, und zwar vom Mars. Viel Spaß. This is a hit on Mars. Außerirdische bewegen sich nicht in fliegenden Untertassen fort, das ist ein Mythos. Ihre Raumschiffe sehen aus wie italienische Kaffeemaschinen. Sie flogen durch das geöffnete Fenster in mein Zimmer und brannten ein Loch in den Teppich. Während des Landevorgangs erklang Musik. Auf dem Mars in den Charts. Claire has pink hair. All the trees are red. No one ever dies there. No one wears a hat. Fragen mich. Brandelli. In der Nacht zum 20. Januar 2010 wurde das linke Kultur- und Wohnprojekt Alte Meierei in Kiel mit scharfer Munition beschossen. Mindestens 2 Schüsse wurden auf ein beleuchtetes Fenster des Wohnbereichs abgefeuert. Die Projektile durchschlugen das Fenster und trafen die Decke des Zimmers. Eine Person, die sich zeitgleich in dem Raum aufhielt, blieb glücklicherweise unverletzt. Dass die alte Meierei Ziel von Angriffen wird, ist nichts Neues. Die alte Meierei, aus den Kämpfen der Hausbesetzerinnenbewegung der 1980er Jahre hervorgegangen, steht seit mittlerweile 26 Jahren für den Versuch, Gegenkonzepte zur herrschenden Gesellschaftsordnung zu entwickeln. Dies tut sie, indem sie institutionalisierte Hierarchien, das Prinzip der Autonomie und der Selbstverwaltung entgegensetzt und den Anspruch hat, alltägliche Unterdrückung und Ausgrenzung mit einem Klima der Solidarität unter den Nutzerinnen einzudämmen. Darüber hinaus ist die Meierei Infrastruktur sowie ein Ausgangsort außerparlamentarischer linker Politik in Kiel. In ihren Räumlichkeiten treffen und vernetzen sich politische Aktivistinnen. Hier haben unkonventionelle Subkulturen ein Zuhause und es finden Veranstaltungen statt, die die großen und kleinen Unerträglichkeiten bürgerlich-kapitalistischer Verhältnisse zum Thema machen. Mit diesem Selbstverständnis findet die Meierei nicht nur viele Freundinnen in der Landeshauptstadt und kann sich auf ein relativ großes Umfeld von Nutzerinnen und Unterstützerinnen stützen, sondern ist auch immer wieder Versuchen ausgesetzt, ihre lebendige und von der Norm abweichende Kultur zu zerstören. Diese kam einerseits von ordnungsfanatischen städtischen Behörden und reaktionären Regierungen im Rathaus der Stadt Kiel. Ihr Höhepunkt war ein unter dem Vorwand von Brandschutzforderungen durch die damalige schwarz-grüne Koalition verhängtes, fast einjähriges Veranstaltungsverbot in den Jahren 2005-2006, welches erst durch eine groß angelegte Solidaritätskampagne abgewehrt werden konnte. Andererseits ist die alte Meierei seit ihrer Existenz auch immer wieder mit ganz direkten, offen gewalttätigen Angriffen konfrontiert, die auf das Konto von Neonazis gehen. Diese verachten nicht zuletzt deshalb die Meierei, weil sie wissen, dass sie wichtiger Teil und Symbol der antifaschistischen Bewegung Kiels ist, welche seit Jahren dafür sorgt, dass die Versuche der Nazis in der Stadt Fuß zu fassen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sind. Seien es sich vor der alten Meierei zusammenrottende Nazi-Horden Anfang der 1990er, seien es eingeschlagene Scheiben 2005, seien es der glücklicherweise nicht gezündete Brandsatz, Combat 18-Parolen und Aufmarschversuche gegen die Wiedereröffnung 2006 oder der Überfall auf vermeintliche BesucherInnen einer Antifa-Party im vergangenen Jahr. Den Schüssen vom 20.01. ging eine Vielzahl Versuche von Neonazis voraus, die BewohnerInnen und NutzerInnen der alten Meierei einzuschüchtern, zu bedrohen und zu gefährden, mit dem Ziel, deren offen nach außen getragenes antifaschistisches und linkes Selbstverständnis zu bekämpfen. Wir sehen die Schüsse in diesem Zusammenhang in Anbetracht der Inkaufnahme der unmittelbaren Tötung von Menschen als eine andere, weitere Eskalation von Angriffen auf die alte Meierei an. Wir werden dem internationalisierten Schweigen über die wiederkehrenden Angriffe auf linke und alternative Projekte in Kiel nicht weiterhin hinnehmen. Wenn der Großteil der städtischen Öffentlichkeit in ihrer antiextremistischen Verblendung keine Notwendigkeit darin sieht, die Bedrohung durch bewaffnete Nazis und die Angriffe zu thematisieren, müssen einmal mehr alle Menschen, für die dies eine politische Selbstverständlichkeit ist, dafür sorgen, dass die akute Notwendigkeit dieses Kampfes in den Köpfen der hier Lebenden ankommt. Wenn die extremistische Mitte den Betroffenen von Nazi-Gewalt selbst mit einem ignoranten Achselzucken die Schuld für faschistische Übergriffe in die Schuhe schieben will, weil sie die Nazis ja nicht durch ihre antifaschistische Arbeit hätten provozieren müssen, weil sie ja niemand zwingt, mit ihrer dunklen Hautfarbe hier zu leben oder weil ihre Lebensform ja auch nicht ganz normal ist, werden wir uns solidarisch mit ihnen erklären. Denn gemeint sind alle, die nicht in das beschränkte Nazi-Weltbild passen. Wir werden weiter Rassismus, Antisemitismus und Nationalismus in all seinen Formen kritisieren und angreifen. Dies ist nicht nur eine Notwendigkeit, die sich aus der mörderischen deutschen Geschichte als Mindestkonsequenz ergibt, sondern es ist eine Selbstverständlichkeit, die uns als Menschen, die auch weiterhin die radikale Verwirklichung von Freiheit, Gleichberechtigung und Solidarität unter allen Menschen zum Ziel haben, antreibt. Wir werden Nazis auf der Straße und wo immer sie auch sonst ihre Ideologie der Versklavung und des Massenmordes verbreiten wollen, mit nötiger Härte entgegentreten, ihre Strukturen offenlegen und ihr menschenfeindliches Wirken verhindern. So lange, bis diese endgültig auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet sind. Wir lassen uns nicht von KN, Polizei und der Ideologie der handlungsunwilligen Extremistinnen der Mitte denunzieren und werden linke Politik verteidigen. Wenn auf die alte Meierei geschossen wird, werden wir die Kultur, für die sie steht, stärken. werden linke Zentren und alternative Lebensformen vor Angriffen, von wem auch immer sie kommen, schützen und ihre Infrastruktur nutzen und ausbauen. Wir werden weiter eine offensive antifaschistische Gegenkultur leben, in der alten Meierei und überall sonst. Wir werden an all dem, dem die Schüsse auf die alte Meierei gelten, festhalten und sehen uns genau deshalb in seiner Wichtigkeit bestärkt. Wir sind nicht allein und machen weiter, mit linken Zentren, antifaschistisch in die Zukunft. Das war ein Teil des Aufrufes, der von Unterstützerinnen und Nutzerinnen der alten Meierei in Kiel veröffentlicht wurde. Zu finden ist der auf www.altemeierei.de. Nochmal, www.altemeierei.de. Und das ist der Aufruf zu der Demonstration am 13.03.2010 ab 14 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Kiel. Aus Erfurt wird es auch Leute geben, die dorthin fahren. Wem das interessiert, der kann zur KÜFA in der offenen Arbeit am Dienstag kommen, am Dienstag davor. Oder halt ganz einfach am 13. ganz, ganz früh am Bahnhof sein und mit den Leuten mitfahren. Also nochmal, die Demo ist am 13.03. am Samstag ab 14 Uhr in Kiel und Leute aus Erfurt werden da wahrscheinlich auch hinfahren. Informiert euch, nehmt daran teil und viel Spaß in Kiel und lest euch ruhig den ganzen Aufruf durch, denn der ist ganz lesenswert. Nochmal, altemeierei.de. Wir kommen zu den Terminen der nächsten Wochen und heute Abend um 22 Uhr, also ihr könnt euch jetzt dann gleich losmachen, oder ab 22 Uhr, meistens geht man später auf Partys, findet im Zentrum Nachtfalter statt. Nachtfalter wird sehr elektronisch, und aber auch wenn einem die Musik nicht so gefällt, ist es eine gute Möglichkeit, Freundinnen und Freunde dort zu treffen. Und die Musik wird ungefähr so wie das, was ihr im Hintergrund gerade hört, beziehungsweise wir ziehen es mal kurz hoch. Das ist einer der DJs. Klingt vielleicht so aufs Kurze gesehen so ein bisschen monoton, aber ich glaube, das wird tanzbar werden heute Abend. Ja, genau, die Musik, die produziert Spannungsbögen. Wir sind gerade am Tiefpunkt und das wird dann gleich übelst abgehen. Wer andere Spannungsbögen haben will, der darf gerne in die Vollprachtstraße rausfahren, ins IOZ. Und kann sich dort den wahrscheinlich 3 oder 4 Akkorden hingeben, die Molotow Soda und Schlepphoden drauf haben. Molotow Soda, eine der uralten Punkrock-Kapellen, die früher, glaube ich, auch mal so unter dem Namen Kanalterror gespielt haben. Und aber auch unter Molotow Soda scheinen seit Anfang, Mitte der 80er Jahre Musik machen. Ich habe von denen sogar eine Platte zu Hause. Dann viel Spaß beim Hören, oder gehst du hin? Also ich würde, glaube ich, eher so zum Nachtfalter gehen, so. Die außerplanetarische Opposition hat sich auch angekündigt, das ist mal ein gutes Ding, einfach mal intergalaktisch Freundschaften zu schließen. Hoch die intergalaktische Solidarität und so, ja. Okay, am 9. März um 20.30 Uhr findet auf der Freifläche eine Veranstaltung vom Bildungskollektiv statt mit der Thematik, ist ein Kreuz mit dem Kreuz.net. Gleichzeitig findet am 9. März die Küche für alle in der offenen Arbeit statt unter dem Motto Hände hoch, Haus her. Nicht unter dem Motto, sondern die Küche für alle wird initiiert von einer schwabrigen Masse, die sich Hände hoch, Haus her Kampagne nennt. Schön. Und ich glaube, das wird auch lecker werden. Wenn ihr dann schon mal da seid, könnt ihr euch auch gleich auf die Suche nach Informationen begeben. Denn am 13. gibt es einige Leute, die von Erfurt aus nach Kiel fahren wollen. Ihr erinnert euch an unseren Beitrag zu Kiel jetzt eben. Um bei der Demonstration zu sein, um die Kielerinnen und Kieler zu unterstützen, gibt es Leute, die sich auf den Weg machen wollen. Am 13. März, also entweder ganz früh am Bahnhof sein oder aber halt clevererweise zur KÜFA am 9. kommen, in die offene Arbeit und dort Leute fragen. Am 16. Am 16. März findet die Küche für alle auch wieder statt, und zwar in Radio Frei, wieder von der Kampagne Hände hoch, Haus her. Gott, die machen ganz schön viel, ne? Das sind ja verrückte Leute. Ja, ich glaube, da machen ganz schön viele Menschen ganz schön viel. Verrückte Sachen. Das war's soweit mit unseren Veranstaltungstipps, falls man das so nennen will, für die nächste Zeit. Wer mehr wissen will, kann gerne gehen auf sabotnik.blogsport.de oder auf händehoch.blogsport.de oder aber, weil wir bald wahrscheinlich so unglaublich auch aktiv im Internet sein werden, auf reibungspunkt.blogsport.de. Ich glaube, Blogsport ist auch sehr beliebt. Langsam sollte man einplanen, zumindest eine Stunde sich zu informieren, was alles aktuell los sein wird. Außer bei uns vielleicht. Steht dann, dass in 2 Wochen wieder eine Sendung irgendwann ist. Ja, genau. Unsere nächste Sendung ist ein gutes Stichwort. Wahrscheinlich in 2 Wochen nochmal freitags. Ja, so richtig fest steht das, glaube ich, noch nicht. Aber so, schaut einfach auf die Website drauf und ja, informiert euch da. Oder hört ganz einfach viel Radio frei. Okay, und dass wir unsere Hörer nicht vergrauen, wollen wir jetzt am Schluss noch ein bisschen Punkrock hören. Viel Spaß, tschüss. Damit ihr euch entscheiden, kommt ihr lieber zu Nachtfalter oder zu Molotow Soda. Obwohl Molotow Soda haben wir, glaube ich, gerade nicht da. Aber egal, au revoir, das war's von uns. Bye, bye, tschüss. Meinem Namen.